Das ganze freie Deutschland trauert um einen großen Deutschen. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Professor Ernst Reuter, ist nicht mehr. Am Dienstagabend verschied er, wie die Weltpresse bereits meldete, unerwartet. Noch in der vergangenen Woche wurde er zum Präsidenten des Deutschen Städtetages wiedergewählt. Noch am Montag stand er mitten in seiner Arbeit und am Dienstagabend dann hörte die Welt die schreckensvolle Nachricht. Professor Ernst Reuter war nicht nur Kommunal- und Parteipolitiker. Er war darüber hinaus ein Staatsmann von Rang, der in der ganzen Welt für die Unabhängigkeit und die Freiheit Deutschlands eintrat und auf das Schicksal der Menschen in der sowjetischen Besatzungszone aufmerksam machte. Jeder kannte und liebte den Mann mit der Baskenmütze, der kaum eine Minute Zeit für sich hatte. Heute Abend nun wird seine sterbliche Hülle in die Obhut der SPD übergeben. Hunderte und Aberhunderte von Menschen haben sich in Zehlendorf in der Bülowstraße eingefunden, um dem regierenden Bürgermeister die letzte Ehre zu erweisen. Liebe Hanna, liebe Kinder, lieber Karl Reuter, wir alle wissen, was dieses Haus und du, Hanna, und seine Kinder für ihn bedeutet haben. Nie hätte er leisten können, was heute ihm das Anerkenntnis der ganzen Welt eingetragen hat, hätte er in euch nicht jene Stütze gefunden, die ihm geholfen hat, mit manchen Schwierigkeiten, die ihm auch nicht erspart geblieben sind, fertig zu werden. Und dieses bescheidene Haus, seinem bescheidenen Wesen entsprechend, mit reichem Inhalt angefüllt, mit seinen geliebten Büchern, mit all den vielen anderen Dingen, die ihn an die schönen Dinge im Leben erinnert haben, ihm allen muss jetzt Lebewohl gesagt werden.